mit an Bord. Ich stehe schon so lange. Läuft sie sich heute noch so oft und denk gern zurück. Erinnerung kehrt dann zurück an die schönen Zeiten. Als ich noch jung war und oft ging zu den kleinen Bankerin. Vater erzählte mir als Kind dort oft Geschichten. Dabei saß ich ganz still und leicht, hörte ihm gut zu. Später ging ich mit meinem Schatz unten gern spazieren. Uns auf zu dem kleinen Bankerin. Ich steh schon so lang.